Nun, meine Damen und Herren, wie gefällt Ihnen meine Mär? Sie nähert sich ihrem Ende. Noch gebe ich etwas Poesie, etwas Waldstimmung, Konradsweiler Waldstimmung, bevor wir zu Ende erzählen, bevor wir einen Punkt machen. Einen grausigen, goldenen Punkt. 1.000 Millionen schwer. Denn bevor er unsere Gemeindeversammlung besuchte, mein armer alter Freund Alfred Ill, ging er noch einmal durchs Städtchen, in welchem er gelebt hatte, ein Leben lang. Stampfte er noch einmal durch den Wald seiner unseligen Liebe, durch Haufen von Laub, das überall herumlag, gelb und rot. Specht, Kuckuck, Wolkenzüge über den Wipfeln, Leute von der Stadt her. Es tönte prächtig, andachtsvoll. Es war soweit. An diesem Ort voller Dichterlyrik und Waldesweben begegnete er seinem Jugendliebchen zum letzten Mal unter derselben Buche wie zum ersten Mal. Alfred. Clara. Schön, dich zu treffen. Besuche meinen Wald. Gehört denn der Konradsweiler Wald dir auch? Auch. Darf ich mich zu dir setzen? Aber bitte. In diesem Wald haben wir oft zusammen geraucht. Weißt du noch? Zigaretten, die du bei Mathildchen gekauft hast oder gestohlen. Ja. Wieder ein Specht. Und der Kuckuck? Soll dir Robby vorspielen auf seiner Gitarre? Bitte. Er spielt gut, der begnadigte Raubmörder. Grammophone hasse ich und Radios. Im afrikanischen Felsental marschiert dein Bataillon. Dein Lieblingslied. Habe es ihm beigebracht. Du hattest, ich meine, wir hatten ein Kind. Gewiss. War es ein Bub oder ein Mädchen? Ein Mädchen. Und was hast du ihm für einen Namen gegeben? Geneviève. Hübscher Name. Ich sah das Ding nur einmal, bei der Geburt. Dann wurde es genommen. Von der christlichen Fürsorge. Die Augen? Die waren noch nicht offen. Die Haare? Schwarz, glaube ich. Doch das sind sie ja oft bei Neugeborenen. Das ist wohl so. Woran ist es gestorben? Hirnhautentzündung. Ich erhielt eine Karte von der Behörde. Bei Todesfall kann man sich auf die verlassen. Ich erzählte dir von unserem Mädchen. Nun erzähl von mir. Von dir? Wie ich war, als ich 17 war, als du mich liebtest. Musste dich einmal lange suchen in der Peterschen Scheune. Fand dich in der Droschke in bloßem Hemde. Mit einem langen Strohhalm zwischen den Lippen. Du warst stark und mutig. Hast gegen den Eisenbähnler gekämpft, der mir nachstrich. Ich wischte dir das Blut aus dem Gesicht mit meinem roten Unterrock. Die Ballade ist zu Ende. Noch O Heimat, süß und hold. Kann Robby auch. Los, Robby. Schön. Ja. Nun ist es soweit. Wir sitzen zum letzten Mal in unserem alten Wald. Heute Abend versammelt sich die Gemeinde. Man wird mich zum Tode verurteilen. Und einer wird mich töten. Ich werde dich in deinem Sarg nach Capri bringen. Ließ ein Mausoleum errichten im Park meines Palazzos, von Zypressen umgeben, mit Blick aufs Mittelmeer. Kenne ich nur von Abbildungen. Tiefblau, ein grandioses Panorama. Dort wirst du bleiben. Deine Liebe ist gestorben vor vielen Jahren. Meine Liebe konnte nicht sterben. Aber auch nicht leben. Sie ist etwas Böses geworden, wie ich selber. Wie die bleichen Pilze und die blinden Wurzelgesichter in diesem Wald. Überwuchert von meinen goldenen Milliarden. Nun ist auch, o Heimat, süß und hold, zu Ende. Adieu, Alfred. Adieu. Clara.